Meine Damen und Herren, heute entführen wir Sie in die schöne Welt des Hörspiels der 50er Jahre, wie es im Südwesten der Jungen Republik beim Südwestfunk in Baden-Baden hergestellt wurde. Den SWF gibt es heute in dieser Form nicht mehr. Er wurde vor einem Jahrzehnt fusioniert mit dem Süddeutschen Rundfunk. Hörspielchef war in den ersten Jahren des Südwestfunks Gerd Westphal, den Sie wahrscheinlich als Vorleser von hoher Literatur kennen. Ihm war es gelungen, Max Ophüls, den Filmemacher, als Regisseur an den Funk zu holen. Das Lied der Lieder von Jean Giraudoux, das Sie heute hören, stammt aus dieser produktiven Zeit. Der Schauspieler Charles Renier, der auch Übersetzer von Cocteau, Simenon und Colette war, hat das Stück aus dem Französischen übertragen. Renier formulierte einmal in Bezug auf seine Vorliebe für das Boulevardtheater: Meine Arbeiten müssen für das Publikum wirkungsvoll sein, erheiternd, kurz, angenehm. Das Lied der Lieder spielt in einem französischen Café dieser Zeit, zu deren Ausstattung die Ballons für den Wein, die Steingutkannen für das Eiswasser zum Pastis, die Erdnussspender und der Geruch nach schwarzem Tabak gehörte und zu all dem ein praktischer Fußboden belag. Eine dicke Sägemehlschicht bedeckte den Boden, die abends einfach ausgekehrt wurde. Die Hörspielinszenierung von Gerd Westphal mit Max Ophüls und Marianne Kehlau in den Hauptrollen birgt den bezaubernden, leichten Ton der Schauspieler dieser Zeit. Es ist der beste Ton des Boulevards, den die westdeutschen Bühnen zu bieten hatten. Der Südwestfunk hat im Hörspiel von 1956 bei einer Wiederholung zu Beginn der 80er Jahre einen Vorspann vorangestellt, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Gerd Westphal spricht nämlich über seine Arbeit mit Max Ophüls, dessen Einsatz als Schauspieler sehr ungewöhnlich war. Hören Sie zuerst den Originalvorspann des Südwestfunks von 1981, dann Gerd Westphals Erinnerungen, dann das Hörspiel. Alles zusammen dauert knapp 55 schöne Minuten. Aus dem Archiv. In unserer Reihe aus dem Archiv hören Sie heute das Lied der Lieder von Jean Giraudoux, eine Produktion aus dem Jahre 1956. Der Regisseur Gerd Westphal, damals Leiter der Hörspielabteilung des Südwestfunks, holte sich für die Hauptrolle den Filmregisseur Max Ophüls, den er zwei Jahre zuvor bei der Produktion des Hörspiels Bertha Garland kennengelernt hatte. Damals war die Rollenverteilung umgekehrt. Max Ophüls führte bei seiner Hörspielfassung des Schnitzler-Romans Regie, während Gerd Westphal den Erzählerpart sprach. Gerd Westphal erinnert sich heute an jene Jahre, in denen Regisseure, Schauspieler und Schriftsteller die Radioprogramme prägten. Hören Sie Gerd Westphal. Damen und Herren, freundlich aufgefordert zu der Wiederholung meiner Inszenierung Das Lied der Lieder mit Max Ophüls in seiner einzigen Hörspielrolle aus dem Jahre 1956 ein paar Worte vorauszuschicken, muss ich Ihnen als erstes meine Verlegenheit bekennen, nicht recht zu wissen, welche Worte da zu wählen wären, wen Sie bestenfalls erreichen könnten. Denn mir scheint in Wahrheit unendlich viel mehr vergangen seit 1956 als die immerhin auch schon respektablen 25 Jahre der Wirklichkeit. Sicherlich vieles, das zu den Miserabilitäten von heute führte, sahen die Empfindlichen unter uns schon damals ins Kraut schießen. Aber wir gründeten noch unangefochten auf der ästhetischen Beglaubigung der Schöpfung. Wir glaubten noch an den poetischen Auftrag des Menschen in seiner Welt, an sein Gegenglück im Geist. Die bornierte Ausschließlichkeitsperspektive auf das Zoon-Politikon, diesen griechischen Missgriff, wir hätten sie nicht für möglich gehalten. Für uns war der Dichter der älteste Mensch. Und Max Ophüls meinte eines Tages, sehr bald nach dem Dichter habe sich dann der Schauspieler zu Füßen des Dichters den Schlaf von der Stirn gewischt, um dessen Fußspur nachzuwandern. Erlauben Sie mir die Anmerkung, dass von den 8 Rundfunkintendanten, die wir damals hatten, 4 Künstler waren, Dichter, Männer des Theaters. Besonders der hier in Baden-Baden, Friedrich Bischoff. Max Ophüls, die wesentlichste Begegnung, die ich in diesem an Begegnungen reichen Jahren beim Südwestfunk hatte. Wir trafen uns nicht zuletzt in den Fußspuren Jean Giraudoux, den wir beide liebten. Er hatte ihn noch gekannt. Er erzählte mir eines Tages, der Dichter habe ihn etwas spöttisch immer Jérôme genannt, weil er sich in die Ossaree verguckt hatte, über die der Präsidiale Jouvet wachte, als die Truppe 1940 in die Schweiz durfte und den gefährdeten Max Ophüls mitnahm. Durch mich erst lernte Ophüls die Konstellation kennen, denn das Lied der Lieder kannte er damals nicht, indem der Präsident seine Florence an den jungen Jérôme verliert. Nun musste ich ihm sagen, aber nun sind Sie der Präsident, Verehrter, wollen Sie? Und er wollte. Er machte es sehr schwierig. Eines Nachts rief er mich an, er rief immer nachts an. Er habe es seiner Frau vorgelesen, es sei ein einziges Genieren gewesen. Ich sagte ihm, der Präsident habe seiner Frau ja auch niemals von Florence erzählt. Und er zitterte mit den Händen noch im Studio, der große Regisseur der Welt, dass die Manuskriptblätter rauschten. Ich kam dann auf den Einfall, den Sie gleich hören werden. Ich spielte ihm die Erfolgsmelodie seines Filmes, Der Reigen, ins Studio. Er nickte dankbar und es wurde eine der sensibelsten, wachsten, schönsten Inszenierungen, die, solange sie her sein mag, Ihnen vielleicht mindestens so kostbar wie fremd vorkommen darf, wenn Sie sie jetzt wieder hören. Welchen Tisch würden Sie mir raten? Den, der Ihnen gefällt. Ihr Tee hier ist gut. Keine Ahnung, ich trinke Bier. So wie Sie eine junge Frau sehen, dirigieren Sie sie zu mir bitte, ja? An meinem Tisch, die charmanteste aller jungen Frauen. Charmante junge Frauen finden hier ihren Weg ganz allein. Kellner, kommen Sie mal her. Ja. Sie wissen doch, dass Sie kein Recht haben, mit Ihren Gästen so zu reden. Ich rede mit Ihnen, wie Sie mit mir reden. Ich komme hierher, weil ich heute eine Stunde brauche, eine überirdische Stunde, eine Stunde auf einem Balkon voller Heiterkeit, auf einer Terrasse voller Träume, und so sorgen Sie für meine Terrasse? Ich habe Sie mit Sägemehl bestreut und zu mehr bin ich nicht verpflichtet. Unterbrechen Sie mich nicht, lieber Freund. Nein, fallen Sie mir nicht ins Wort. Ich bin bekannt als einer der hartnäckigsten Redner von ganz Europa. Wollt ihr Kellner, denn ich begreife, was eure Kunden von euch erwarten. Wird eure Gewerkschaft denn niemals einsehen, dass jedes Café, auch das eleganteste, wenn Sie durchaus wollen, dieses hier letzten Endes doch nur dazu da ist? Lassen Sie mich ausreden, ich rede ein bisschen viel heute. Ich bin erregt, freudig erregt, dass es nur dazu da ist, dieses Café, dass Gäste und Kellner sich dort ein Rendezvous geben. Denn was suchen eure Gäste sonst in einem Café? Doch bestimmt nicht euren Café, der ist immer miserabel. Bitte mich nicht, nein, unterbrechen Sie mich nicht. Nein, nein, wir suchen nur euch und euer Gesicht. Und daher sind Sie doch, weiß Gott, nicht gerade schön. Herr Präsident. Ich spreche. Der Herr spricht. Ja. Lassen Sie ihn sprechen. Ja, lassen Sie. Er spricht nur ganz allgemein. Ja, ich danke Ihnen. Im Übrigen, was das Besondere betrifft, auch von meinem Standpunkt als Kassenfräulein, ein Apoll sind Sie wirklich nicht. Also, Herr Präsident, euch und euer Gesicht. Danke Ihnen, Madame. Euch und euer Gesicht, das Gesicht seines Obers, ja, das ist es, was jeder von uns sucht. Und was uns alle, Schriftsteller, Bankiers, Generäle, weit mehr von zu Hause weglockt als alle Lichtreklamen der Kinos. Alle sagen wir uns eines Tages, ich habe die Nase voll von den Soupers mit Kunstreiterinnen, Fechtmeistern, Sekretären der Vereinigten Stahlindustrie. Jetzt will ich mal in mein Kaffeehaus. Dort bin ich wenigstens allein. Dort finde ich wenigstens meine Ruhe. Dort finde ich meinen Isidor, meinen René, meinen Gustav oder wie heißen Sie eigentlich? Ich heiße Viktor, Herr Präsident. Er heißt Karl, Herr Präsident. Aber der Geschäftsführer heißt auch Karl. Jedes Mal, wenn man Viktor rief, weil er noch Karl hieß, drehte sich der Geschäftsführer Karl auch um. Das beeinträchtigte natürlich seine Würde. Und darum heißt Karl jetzt Viktor. Viktor ist doch gar kein übler Name. Viktor heißt Sieger. Nun sehen Sie Viktor. So kommen nun alle... Der wirkliche Viktor wurde vor einem halben Jahr überfahren, kurz nachdem sein Haus in Maison Lafitte abgebrannt war. Ach. Aber verzeihen Sie die Unterbrechung. Und so kommen nun alle... Danke vielmals, Madame. Und so kommen nun alle zu Ihnen, Viktor, um endlich eine Minute des Glücks und des Friedens zu finden. Eine kleine Atempause zwischen den Pflichten des Berufs, der Familie oder sogar der Nation. Dabei bedient er uns doch, weiß Gott, schlecht genug, nicht wahr? Ihr wischt euch die Stirn mit dem Gläsertuch ab, kein Kaffee ohne Fußbad, der Tee ist immer voller Blätter und außerdem noch von einem Tee, den man gar nicht bestellt hat. Und unweigerlich bringt ihr den Pokerspielern das Schachbrett und den Schachspielern das Heimer. Und trotzdem, wir mögen euch. Und das bisschen gute Laune, das eigentlich unserer Familie gehören sollte, das bisschen Güte, das wir nun aus all den Krisen und Katastrophen gerettet haben, wir heben es auf für euch, für diese stumme Begegnung mit euch. Ebenso stumm und so leidenschaftlich wie die von Tristan und Isolde. Oder ist nicht so, Madame? Herr Präsident. Unterbreche ich ein bisschen. Diese stumme Begegnung, sage ich, während dir nur euer Name erwähnt wird und der des bestellten Getränks. Herr Präsident, haben Sie sich nicht ganz exakt ausgedrückt. Mhm. Das Glas wird in der Küche ausgewischt. Das heißt, wenn es der Kellner nochmal nachauswischt, geschieht es auf seine Verantwortung mit seiner privaten Wäsche. Der Vergleich mit Tristan und Isolde hingegen ist einprägsam und entspricht durchaus der Wahrheit. Danke Ihnen, meine Herren. Herr Präsident, ja. Darf ich ein kleines Missverständnis aufklären? Na, bitte, bitte. Wir mögen unsere Gäste nicht nur... Ich spreche von den Stammgästen. Ja? Wir verehren sie geradezu. Na also. Warum, glauben Sie, servieren wir Kellner sonst unser Leben lang Getränke ohne durstig oder Speisen ohne hungrig zu sein? Mhm. Wir haben ebenso viele Begabungen wie andere Menschen, Herr Präsident. Es gibt Maler, Musiker, Abiturienten unter uns. Ich selbst hatte die allerbesten Anlagen zum Lebensretter. Ja, schwimmen kann ich allerdings nicht, aber... Für einen Lebensretter kommt es ja auch nur darauf an, dass er kaltblütig und entschlossen ist. Natürlich. Aber nein, wir malen nicht, wir musizieren nicht, wir retten nicht. Mhm. Wir bleiben hier, geschubst, gescholten und verschwitzt. Wir bleiben hier, weil wir wissen, dass plötzlich jedes zu seiner Stunde die lächelnden Gesichter unserer Stammgäste auftauchen. Sie sind auch nicht immer sehr schön, diese Gesichter, Herr Präsident. Aber sie sind da. Mhm. Und unsere faden täglichen Getränke werden durch Sie wieder frisch. Wir wechseln mit Ihnen nur halbe Silben, Blicke, Lächeln. Aber wir mögen Sie, Herr Präsident. Und ein Kaffee ohne Stammgäste. Madame wird es Ihnen bestätigen. Das ist wie eine Kirche ohne Kapelle. Ohne Heilige, wollte Viktor sagen. Sein Vergleich war nicht so treffend wie der Ihre, Herr Präsident. Ohne Heilige wollte ich sagen... Ja, natürlich, ohne Heilige wollte ich sagen... Aber Heilige, Herr Präsident, die uns niemals ihre Vornamen verraten, Herr Präsident. Sie sind Präsident, das sieht man sofort. Aber ich weiß nicht, ob Präsident einer Aktiengesellschaft, eines Aufsichtsrates oder gar der Republik. Sollte ich mich geirrt haben, so wollen Sie darin nur ein Zeichen meiner Hochachtung sehen. Und warum waren Sie dann vorhin so kurz angebunden? Weil Sie noch kein Stammgast waren, verehrter Herr Präsident. Ach so. Jetzt sind Sie es. Stellen Sie Ihre drei Fragen noch einmal. Sie werden sehen, wie wir Ihnen Ihre Terrasse der Entrückung und des Friedens herrichten werden. Also, welchen Tisch raten Sie mir, Viktor? Keinesfalls den, an dem Sie sitzen, Herr Präsident. An diesem Tisch gibt es immer Streit. Nehmen Sie bitte Nummer 2. Vor allem, wenn Sie auf eine Dame warten. An Tisch 2 sind die Damen immer liebenswürdig. Das liegt an der Beleuchtung, hat der Inspektor vom Finanzamt gesagt. An 2 kommt das Licht von der Seite. Das macht Frauen immer liebenswürdig und zart. Und der Tisch dort unter der Linde? Oh, 9. Nein, zu 9 würde ich Ihnen nicht raten, Herr Präsident. Das ist ein Unglückstisch. Ach. Ja. Ja, da hängt ein Fluch drüber. Wenn ein Selbstmörder hier in der Gegend gefunden wird, hat er jedes Mal an 9 seinen letzten Rum getrunken. Ja, und den zahlt er meistens. Sehen Sie, Herr Präsident, ich weiß genau, was Sie wollen. Ich kenne Ihre Gemütsverfassung. Ich habe das auch manchmal, wenn ich auch nur Kassenfräulein bin. Sie wünschen einen Tisch, an dem alles leicht und glatt geht. Und trotzdem soll er etwas Besonderes haben. Genau das. Wo das Leben ein Spiel und ein Glück ist, Herr Präsident, was es immer sein sollte und niemals ist. Wo Sie sich schön fühlen und jung. Soweit das noch möglich ist. Dann bitte nehmen Sie Tisch 2, Herr Präsident. Ja, ich setze mich selbst oft an 2 in grauen Stunden, wenn keine Gäste da sind, um zu warten. Dabei warte ich eigentlich auf nichts. Hm. Also... Nehmen wir Tisch 2. Bitte. Danke. Ist Ihr Tee hier gut, Viktor? Nicht so gut wie in China, aber besser als nebenan. Wenn Sie die charmanteste der jungen Frauen sehen, Viktor, dirigieren Sie sie zu mir, ja, bitte an meinen Tisch. Sie wird mir nicht entkommen, Herr Präsident. Eher trage ich sie auf meinen Händen zu Ihnen. Tragen Sie sie, ja, bitte. Aber tragen Sie sie sanft. Sie ist nämlich meine ganze Freude. Erwarten Sie Florence, mein Herr? Ja. Ja, ich erwarte Fräulein Florence. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Jerome. Hochgefreut, obgleich ich den Zusammenhang zwischen den beiden Namen nicht recht verstehe. Sie werden ihn verstehen. Der Zusammenhang ist einigermaßen intim. Ich bin der Bräutigam von Florence. Ach. Ach. Florence will heiraten? Das Aufgebot hängt schon. Will sie heiraten? Die charmanteste Frau der Welt. Gratuliere. Danke. Florence hat mir bereits versichert, wie sehr sie sich schätzen. So. So? Also, so schickt Florence sie her. Sie erzählte mir, dass sie mit Ihnen hier verabredet sei. Sie schickt mich voraus. Offenbar wünscht sie, dass Sie mich kennenlernen. Sehr aufmerksam, wirklich. Für Sie ganz besonders. Sie verehrt sie. Sie betet sie an. Sie redet nur von Ihnen. In allem richtet sie sich nach Ihrem Urteil. Anbeten ist ein dummes Wort. Florence liebt sie. Ich weiß, so ein Glück zu schätzen, von Florence geliebt zu werden. Immer spricht sie davon, wie gut sie zu ihr waren, wie sie ihr halfen, glücklich zu sein, wie nur sie ihr Mut zum Leben machten. Auch jetzt verlässt sie sich ganz und gar auf ihren Rat. Florence ist sehr stolz auf sie. Sie sagt, sie wären der beste Redner der Welt. Gestern da musste ich den Apparat abstellen, als sie im Rundfunk über Währungsfragen sprachen, weil ich Angst hatte, sie könne anfangen zu weinen. Sie sehen, es gibt für Florence auf der Welt nur sie. Sie sehen, wie glücklich ich darüber bin. Genauso ist es mit ihren Kleidern. Ich merke genau, wenn wir ausgehen, wählt sie das Kleid, das sie gewählt hätten. Und abends, wenn ich schon im Bett liege, sehe ich, wie sie ihr Kleid auszieht, es aufhängt und bewundert. Man merkt dann ganz genau, dass sie dabei an sie denkt. Nur für sie zieht Florence sich an. Ich genieße halt Vorrecht. Und deshalb kommt sie auch jetzt zu spät. Sie werden gleich sehen, sie hat das blaue, glatte Kostüm mit dem Silberfuchs. Ich nehme an, Sie haben es besonders gern. Ja, das habe ich besonders gern. Besonders. Also, sie kommt, sie hat sich ihren Geburtstag rausgesucht, um mir ihre Verlobung mitzuteilen. Sie haben recht. Florence ist wirklich sehr aufmerksam. Ihren Geburtstag? Florence hat heute Geburtstag? Sie scheinen über das Leben ihrer Verlobten nicht besonders unterrichtet zu sein. Ich gebe es zu. Wir haben bis jetzt noch nie darüber gesprochen. Ihr Geburtstag? Ja, Florence ist am 8. Juni geboren, um Mitternacht. Die ganze Nacht hindurch musste man sie fortieren, um sie am Leben zu erhalten. Sie war ganz schwarz. Da hat man sie aber gut fortiert. Man sieht gar nichts mehr davon. Und ihr Namenstag ist am 10. Oktober. Das ist zwar nicht der Tag der heiligen Florence, ist der Tag vom heiligen Bruno. Und ihre selige Mutter wollte das so. Ach, ihre Mutter ist gestorben? Wie schade. Ja. In Paris? Nein, in Mayenne, wo ihr Vater lebt. Ah, ihr Vater lebt. Wie angenehm. In Mayenne? Wie seltsam. Er lebt, ja. Zu ihrer Orientierung, Florence fährt jeden Monat einmal zu ihm, immer am 15. mit dem Zug um 10.33 Uhr, Bahnhof Montparnasse. Im dritten Wagen hinter der Lokomotive über ihrem Platz hängt ein Reklamefoto von Versailles und jeden zweiten Monat fährt ihr Bruder mit. Ah, einen Bruder hat sie auch, umso besser. Dann steht sie ja nicht allein im Leben. Nein. Heute ist also ihr Geburtstag. Was trinkt Florence an diesem Tag am liebsten? Ja, das habe ich ganz vergessen. Da habe ich im Moment keine Erinnerung mehr dran. Und welche Blume liebt sie für diesen Tag am meisten? Habe ich auch im Moment keine Erinnerung mehr dran. Vielleicht eine Azalee? Liebt sie Azaleen oder Hortensien oder machen Maiglöckchen sie besonders froh oder regen Gardenien sie auf? Das ist mir wirklich im Augenblick aus meinem Gedächtnis verschwunden. Das passiert mir manchmal. Sehen Sie, ich habe ja auch meine 5-Uhr-Konferenz jetzt vergessen. Noch dazu eine Konferenz von großer Wichtigkeit. Ich werde gerade noch zur rechten Zeit hinkommen. Florence wird untröstlich sein, wenn sie zu spät kommt. Ja, dann sagen Sie ihr, wie sehr ich es bedauere und bestellen Sie ihr meine Grüße und Viktor einen Wagen. Aber Herr Präsident? Keinen Wagen, Herr Präsident. Im nächsten Wagen, der vorfährt, sitzt sicher Florence. Ich glaube, Sie warten am besten noch ein wenig. Bleiben Sie, Herr Präsident. Haben Sie Vertrauen zu Ihrem Tisch 2? Ich glaube außerdem, da ist sie schon. Ganz bestimmt. Wenn Fräulein Florence, wie Sie sagten, Herr Präsident, die charmanteste aller jungen Frauen ist, dann kommt sie dort sicher auf uns zu. Florence, der Präsident ist hier. Fräulein Florence, der Herr Präsident sitzt an Tisch 2. Ich glaube, ich brauche sie nicht mehr auf meinen Händen zu tragen. Ein Glück, Sie lassen ja doch alles fallen. Guten Tag, Florence. Guten Tag, Herr Präsident. Du kannst ganz frei reden, Florence. Ich habe dem Herrn Präsidenten gesagt, was er für dich bedeutet. Ich habe ihm auch von der Rundfunkrede über die Währungsfragen erzählt. Bis nachher. Ich lasse Sie allein. Warum? Warum allein lassen? Oh, Florence wird mit Ihnen über mich sprechen. Da bin ich lieber nicht dabei. Außerdem habe ich nicht Ihre Art zu reden, Herr Präsident. Florence spricht genauso wie Sie. Dieselben Betonungen, dieselben Worte, dieselbe Aussprache. Schon gut. Also lass uns allein. Wie lange? Ich denke, 5 Minuten. Ha, dann kennen Sie Florence nicht. Sie wird gesprächig, sobald es sich um Sie handelt. Wie lange also, Florence? 10 Minuten. Gut. In einer halben Stunde bin ich zurück. Adieu. Adieu, Florence. Warum heißen Sie Claude? Von einem Menschen, der Claude heißt, kann man sich doch nie trennen. Ich bitte um Verzeihung, man nannte mich Claude, weil man wusste, dass ich eines Tages Sie treffen würde. Man hat nicht gedacht, dass ich Sie auch verlieren könnte. Und darum heiße ich auch nicht Alfred. Claude. Sie. Sie haben es leichter, Florence. Florence, das klingt gut. Adieu, Florence, das klingt. Das reißt einen durch, das bringt einen um. Aber es hört sich gut an. Adieu, Florence. Warum adieu? Man trifft sich doch immer wieder in Paris. Man trifft sich viel eher in der Sahara oder auf einem Umsteigebahnhof in der Provinz als in Paris. Aber wir trafen uns doch immerhin. Wir trafen uns, ja. Weil uns eine gute Fee zusammenbringen wollte. Und diese gute Fee nannte sich Freundschaft. Sie zog uns ständig zueinander hin. Jede Sekunde, jede Minute, Tag und Nacht. Infolgedessen trafen wir uns alle 14 Tage für eine Stunde. Sie waren immer so beschäftigt. Ich wagte nie, Sie zu stören. Außer Ihnen habe ich nie jemanden getroffen. Daran zweifle ich keinen Augenblick. Sie brauchen nicht erst durch mich zu erfahren, wie schwer man es mit Ihnen hat. Sie sind nie ganz da, selbst wenn Sie da sind. Und doch, das, was mir von Ihnen blieb, trotz Ihrer Abwesenheit, war sehr viel. Es war zu viel, denn Sie haben ja genug davon. Eine zarte Abwesenheit, eine volle Abwesenheit, eine reiche, immer gegenwärtige Abwesenheit. Bei allem, was ich tat, dachte ich nur an Sie, selbst wenn es mit Ihnen gar nichts zu tun hatte. Für Sie strickte ich die Strümpfe meines Bruders. Für Sie tapezierte ich meine Schränke mit Stoffen aus. In Ihrem Namen gab ich jedem Drehorgelmann einen Franken. Das war alles Ungeduld, Nervenfieber und Seligkeit. Das war alles Ihre Abwesenheit. Und mit ihm ist das nicht dasselbe? Wer ist er denn? Sie haben ihn ja gesehen. Was bleibt denn von Jerome, wenn er nicht da ist? Abwesenheit entstellt ihn nicht einmal. Sie löscht ihn aus. Er ist einfach verschwunden, wenn er nicht da ist. Na, dann hoffe ich nur, dass er Sie nicht allzu oft allein lässt. Seit 3 Wochen hat er mich einen einzigen Nachmittag allein gelassen. Das ist nicht gut. Wo ging er denn hin? Zur Musterung. Hat man ihn genommen? Wird er Sie verlassen? Muss er in den Krieg? Ja. Man hat ihn genommen. Er ist das harmloseste und wehrloseste Geschöpf der Welt, aber Sie haben es nicht gemerkt. Der Krieg wird es schon merken. An allem brennt er sich. An jeder Ecke stößt er sich. An jeder Türe klimmt er sich. Seit einem Monat kenne ich sämtliche Pflaster, Verbände und Einreibungen. Mitten in der Nacht bekommt er ein Panaritium. Meine Zeit geht hin mit Salben und Pflastern. Er ist der Gott der kleinen Unfälle. Dann ist er ein bescheidener Gott. Seien Sie dankbar dafür. Sie husten nie und sind nie erkältet. Sie haben etwas Unsterbliches, ja. Etwas Unverwundbares an sich. Alle 14 Tage, eine Stunde lang. Vielleicht. Vielleicht war ich die ganze übrige Zeit eine einzige Wunde. Nie sind Ihnen 2 Kohlenstäubchen auf einmal ins Auge geflogen. Selbst wenn Sie Braten tranchieren, die Autotür zuwarfen oder eine Kiste öffneten, blieben sie verschont von der Tücke des Objekts. Ihr Herz schlägt immer ruhig und gleichmäßig. Stimmt. Haben Sie mein Herz schlagen hören? Sein Herz hingegen fängt plötzlich an zu galoppieren, schleicht dahin und bleibt stehen, sekundenlang, jahrhundertelang. Überall hört man sein dunkles, unheimliches Klopfen, vom Kopf bis zu den Füßen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin ich meinen Kopf noch legen soll. Sesshaftere Herzen haben Vorteile, ja. Wie finden Sie Jerome? Ist er hübsch? Haben Sie ihn denn nicht gesehen? Nur einmal. Eine Sekunde lang. Ein einziges Mal habe ich ihn gesehen. Dieses Bild trage ich immer bei mir. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Er sieht gut aus. Ich weiß nicht recht. Er ist vielleicht hübsch, ja. Doch. Aber gut aussehen. Doch, doch. Nein, Sie, ja, Sie sehen gut aus. Sie haben ein schönes, ernstes Gesicht mit einem Lächeln. Sie haben eine unerbittliche Stirn voller Zärtlichkeit, einen unnachgiebigen Mund voller Zuvorkommenheit. Sie haben alles das, was ich bewundere. Er hat bestenfalls keine X-Beine. Das sehe ich alles sehr wohl. Womit hat er Sie denn dann verführt? Singt er? Er singt falsch, wie man falsch überhaupt nicht singen kann. Er pfeift. Er pfiff jedenfalls. Seit 1,45 hat er einen kleinen Riss in der Lippe. Und wo haben Sie denn eigentlich ihn kennengelernt? Mitten auf der Straße sind wir zusammengeprallt. Er rannte in mich hinein. Er hat mir sehr wehgetan. Ja, er kam ja auch von weit her. Vor 20 Jahren startete er zu seinem Lauf. Vor 21. Das ist auch lange. Er tat mir sehr weh. So dass ich heute noch nicht weiß, ob diese bleierne Müdigkeit in mir Liebe ist oder ein Hexenschuss. Mit Ihnen? Mit mir, ja? Nichts, na? Nichts. Nichts? Das ist mein Refrain. Wir können ihn ja diesmal weglassen. Wie finden Sie Jerome? Intelligent? Er hat ein lebhaftes Auge, hat eine angenehme Art zu sprechen. Und eine leere Stirn. Und was tut er mit der Stirn? Nichts. Ein Notar zahlt ihm ein dürftiges Monatsgehalt. Mhm. Er schlägt sich so durch. Aber im Leben, was tut er im Leben? Nichts, er ist da. Das ist sein Beruf. Schöner Beruf. Er geht fast nie aus dem Haus. Meistens liegt er auf dem Bett. Wenn man ihn sieht, begreift man, warum die Menschen Kleiderhaken und Schubladen erfunden haben. Ein Manschettenknopf ist für ihn ein Rätsel, mit dessen Lösung er ganze Tage zubringen kann. Okay. Spielzeuge hat er ganz besonders gern. Wenn ich eine Gummiente in die Badewanne tue, kommt er überhaupt nicht mehr heraus. So nett. Er hat nie irgendeinen Plan. Er studiert dauernd das Wetter, aber nie geht er aus. Spannt er die Flügel, fliegt er fort. Wie ein Flieger aus der Zeit, als es noch keine Flugzeuge gab. Das ist gut. Ja, solange ich Sie kannte, kannte ich die Kämpfe, die Bedürfnisse, die Schätze der ganzen Erde. Bei Ihnen hießen Sie Petroleum, Gold und Eisen. Bei ihm heißen Sie Chromfirnis, Zelluloid und Fixativ. Er trägt eine ganze Werkstatt in der Tasche. Er ist der Gott der kleinen Metalle. Da müssen Ihnen aber die Tage schnell vergehen. Ja. Das müssen Sie. Ja, wie Jahre. Meine Woche hat 7 Jahre. Es war nicht Zeitmangel, dass ich Ihnen bis heute noch nichts von alledem erzählt. Es war, weil unsere Vergangenheit gleich nach dem ersten Tag mit ihm schon so lange hinter uns lag. Ist er eifersüchtig auf die Vergangenheit? Er kennt sie nicht. Er fragt nie danach. Er kennt auch seine kaum. Er scheint zu glauben, dass ich an dem Tag zur Welt gekommen bin, an dem wir uns trafen. Er hat mich vergessen lassen, dass ich einmal klein war, dass ich andere Betten hatte, andere Häuser. Ich bin mit meinen Dauerwellen und mit meinen Strümpfen geboren. Mit genau diesen paar Strümpfen und keinem anderen. Er ist wenigstens eifersüchtig auf die Gegenwart. Er hat keine Fantasie. Er hat die Arglosigkeit der Ungeheuer. Er weiß nicht, dass die treueste Braut einem Dritten Liebesbriefe schreiben kann, dass die rechtliche Ehefrau ihren eingeschlafenen Gatten in seinem eigenen Bett betrügen kann. Er weiß nicht, was Eroberungen und nicht, was Niederlagen sind. Er weiß überhaupt nichts. Von mir weiß er auch nichts. Er weiß nichts, er ahnt nichts, weder von Ihnen noch von mir. Im Augenblick ist er fest davon überzeugt, dass wir nur hier sind, um über ihn zu sprechen. Das ist eine Anmaßung. Er ist so wenig eifersüchtig, dass ich überhaupt nicht mehr auf mich aufpasse. Mit Ihnen war es das Gegenteil. Ich gehörte Ihnen, nur Ihnen. Und fühlte mich doch immer schuldig. Sie waren alles für mich und ich zitterte, wenn ein anderer Mann in meine Nähe kam. Jetzt könnte ich nackt über die Place de la Concorde gehen, ich würde nicht einmal die Arme kreuzen. Erschrecke ich Sie, Claude? Tue ich Ihnen weh? Ich erfahre, was Liebe ist, Florence. Und dafür muss man immer zahlen. Sehen Sie, genau das wollte ich von Ihnen hören. Denn es ist doch Liebe, nicht wahr? Ja. Es ist vielleicht nichts als Liebe, aber dafür gründlich. Ja, es ist nicht Ihre Liebe. Ihre Liebe, die sieht uns ähnlich. Ihre Liebe ist Harmonie, Einklang, Erleichterung. Das andere ist doch schon das Gegenteil. Aber es ist Liebe. Sie lieben Jerome mit der Liebe einer anderen. Tja, es muss ein merkwürdiges Wesen sein, dessen Liebe ich da genommen habe. Ich möchte es gar nicht näher kennenlernen. Ist mir im Grunde? Sie werden ihm schon näher kommen, mit der Zeit. Mit der Zeit? Ja. Nein, das ist es ja, Claude. Es gibt für mich keine Zeit mehr. Mit Ihnen, ja. Da verging die Zeit, die Erde drehte sich. Ich konnte genau fühlen, wie sie sich drehte mit ihm. Aber glauben Sie mir, merkt die Erde es selber nicht. Mit ihm vergehen nicht einmal die Minuten. Mit ihm lebe ich in einer stehen gebliebenen Zeit. Oh, sie ist auf ihrem Höhepunkt stehen geblieben. Aber das ist nicht weniger schrecklich. Ein kleines, klägliches, dürftiges Verhältnis wie unseres verdient wirklich nicht, dass seinetwegen die Welt aufhört. Aber das ist ja eben alles, was er kann, dieses mittelmäßige Geschöpf mit seinem Taschenwerkzeug, den Weltlauf stoppen und die Ewigkeit verschenken. Und darum, Claude, habe ich manchmal... Hört niemand zu? Nein, nein, niemand. Was denn, Florence? Was haben Sie da? Sie haben gesagt, habe ich manchmal was? Wahre sagen. Was? Wir lesen aus der Hand. Wir sagen die Zukunft. Oh, geben Sie mir Ihre Hand, nein, mein Herr. Ich hab's also nicht Karabell, gerade so Karabell. Gerne, aber... Du hast einen Schatz in der Tasche. Einen großen Schatz. Muss das sein, Viktor? Oh, muss du, das sein? Schönes Fräulein. Bitte, Herr Präsident. Du hast einen Schatz in deiner Handtasche. Oh, er verbrennt mir die Augen. Viktor, schicken Sie die Carmen weg, ja? Ja, ich bin selbst untröstlich, Herr Präsident. Es sind Zigeuner. Natürlich. Sie drei Männer sehe ich hier. Damit das hier aufhören soll, aber wissen, wie es geht. Ich sage sofort versuchen. Oh, Sie mich schließen. Ich sehe eine Hochzeit. Eine Hochzeit? Ja, da. Zwei Kerpen. Und mit zwei Kerpen. Wo also gibst du mir für einen Frau? Ich sage dir, wann du stirbst. Wenn ich, Victor, verschwinde. Verschwinde, mir sagen, Mann. Bayana, Frau. Welcher, Fräulein von Kass. Ach, aber jetzt. Weg. So, Herr Präsident, es ist alles wieder in Ordnung. Mein Kompliment, Victor. Als Traumterrasse, das muss ich schon sagen, ist das ein Erfolg. Also, darum habe ich manchmal. Was meinen Sie? Sie haben doch gesagt, oder Sie wollten doch sagen, darum habe ich manchmal. Darum? Nichts. Darum ist es zu Ende. Was ist zu Ende? Mein kleines Klagelied. Aber ich habe es ganz gut gesungen, nicht wahr? Ja, und darum? Ne? Habe ich? Manchmal. Nein, nein, ich sage nichts mehr. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Schon ein bisschen lange. Und Sie dürfen es jetzt nicht missbrauchen. Wie Sie wollen. Sie kennen die Frauen. Plötzlich hatte ich das Bedürfnis, mich zu beklagen. Mich ganz und gar zu beklagen, bis in mein Innerstes hinein. Das ist wie ein Bedürfnis, sich aufzureißen, zu schreien, zu singen. Ja, zu singen, das ist es. Ich hatte ein Motiv im Kopf, ein pathetisches Motiv. Und ich habe es variiert nach allen Regeln, zum Schluss als Fuge. Ja, es war eine Fuge. Mhm. Vielleicht war es auch eine kleine Flucht zu ihm. Aber das hat alles weiter keine Bedeutung. Selbst die heiterste Frau gesteht eines Tages, wie verzweifelt sie ist. Und die glücklichste Frau, wie hoffnungslos. Das ist eine Funktion ihres Körpers, nicht etwa ihrer Seele. So. Und darum hatte ich selbst eigentlich gar nichts damit zu tun. Wie Sie wollen, wir sind uns einig, Sie haben gesungen. Und ich werde von Ihrem Lied nur die Melodie behalten. Ja. Und jetzt wollen wir miteinander reden, Claude. Ich heirate. Herzlichen Glückwunsch, Florence. Ich heirate Jerome. Wir verstehen uns, wir gefallen uns. Wir werden miteinander glücklich sein. Ist durchaus möglich. Was mir an ihm so gefällt, er ist wie ein Meteor in mein Leben, in meinen Schoß, auf meinen Weg gefallen. Und da ist er liegen geblieben in einer kleinen Kuhle. Und ich hatte keinen Grund, ihn herauszunehmen. Abgesehen davon ist Jerome wirklich charmant. Ist er, ja. Was er im Leben tut, es wird ihm immer gut gehen. Er ist geschickt, findig und fleißig. Er wird das Rätsel des Lebens lösen wie ein Geduldsspiel mit den Händen. Mhm. Als Elektriker oder Mechaniker hat er bestimmt eine Zukunft. Mhm. Ich fühle genau, dass es auf dieser niederen Welt Lichter, Kurzschlüsse und fehlerhafte Kontakte gibt, die nur auf ihn warten. Mhm. Er ist nichts. Und trotzdem ist er einer von jenen, die das Pulver erfunden hätten. Dafür ist nie zu spät. Wie er mich verführt hat, nicht weil er jung ist, jeder kann jung sein, alle jungen Leute sind es, aber er hat die Gabe, alles, was um ihn herum ist, zu verjüngen, den Kummer, die Lust, die Freude. Ja, selbst der Tod wird mit einem frischen Teint ganz angenehm. Und darum? Man kann schon mit weniger auskommen, um verführerisch zu wirken, also. Und darum? Und darum will ich so in die Ehe treten, wie er es verdient. Aha. Er ist ein reines Kind. Er kennt keine Sorgen und keine Erinnerungen. Er kennt keine Jahre. Er besitzt nichts als einen Koffer und er hat nur ein Wort, um zu sagen, dass es regnet, zu sagen, dass er mich liebt. Nur ein Wort. Und darum darf ich keine Mitgift mitbringen von Dingen aus der Vergangenheit. Ich spreche nicht von den Gedanken und Gefühlen, die muss man ja behalten, ob man will oder nicht. Er wird doch keine davon wegnehmen können. Ich meine, die Dinge. Ja, ich höre. Ja, die Dinge. Ich muss alles von ihm fernhalten, was etwas für mich bedeutet und was ich ihm nicht klar machen könnte, ohne zu lügen. Denn Sie werden ihn nie belügen. Und das Leben wird schon für mich lügen, bei allem, was mich betrifft. Ja. Ich darf mich nur nicht einmischen. Mit einem Wort, Sie sind eifersüchtig für ihn, weil er es selbst nicht ist, ja? Und inzwischen möchten Sie gern, dass es wäre. Wenn Sie wollen, ja. Aber auch alle Dinge aus meiner Vergangenheit will ich von ihm fernhalten. Ich gebe sie denen zurück, von denen ich sie bekam. Hier sind sie. Hier ist was? Ihre Schmucksachen. Pardon, meine Schmucksachen. Die ich Ihnen gegeben habe? Ja, niemand sonst hat mir welche gegeben. Florence, das ist ja wunderbar. Florence, ich sehe Sie so, wie ich Sie zum ersten Mal sah, mit zwei nackten Händen. Ja, alles ist nackt, der Hals, die Arme, die Hände. Und was soll ich nun damit tun? Es gibt so viele nackte Hände auf Erden. Ich hatte immer geglaubt, der Schmuck einer Frau wäre wie ein Stück ihres eigenen Körpers, Fleisch vom eigenen Fleisch. Das tut Ihnen gar nicht weh? Mir ein Stück aus meinem Körper zu reißen? Nein. Er tut nichts mehr weh. Gut. Aber es hätte genügt, wenn Sie sich von Ihrem Schmuck getrennt hätten. Sie hätten ihn ins Wasser werfen können. Wo käme die Welt hin, wenn die Frauen die Pflichten gegen ihren Schmuck vergessen? Oder Sie hätten ihn verschenken können. Dann hätte ich Sie betrogen. Es ist ein bisschen schmerzlich, auf einmal an so viele Geburtstage und so viele brennende Kerzen erinnert zu werden. Ich erinnerte mich jeden Abend daran. In der Ecke einer Schublade habe ich heimlich meinen Schmuck betrachtet, denn Jerome sollte es nicht wissen. Mhm. Aber das darf ich jetzt nicht mehr. Und alles in einem kleinen Beutelchen. In einem Beutelchen. Hören Sie? Wenn ich es schüttle, dann klingt es, als sei ein Knochen drin. Tun Sie es nicht, ich kann es nicht hören. Es ist hart und schwer, fühlt sich das an. Wissen Sie, was Sie nun tun werden, Florence, jetzt, nachdem Sie mir den Schmuck gaben? Sie werden ihn zurücknehmen. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich verstehe sehr gut. Sehr gut. Sie gehen irgendwo hin, wo Ihr Wille und auch Ihre Freiheit aufhören müssen. Und da gibt man seine Schmuckstücke am Eingang ab. Das verstehe ich. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Ich möchte Jerome gegenüber stark sein. Dann ist das ein sehr schlechtes Mittel. Sie geben Ihre Waffen aus der Hand, Florence. Die Brosche, die ist doch alles, was Ihrem zarten Geschlecht vom Schild und ein Ring ist alles, was Ihnen von der Keule noch übrig geblieben ist. Frauen, die mit nackten Händen gegen den Mann kämpfen wollen, haben keine Hoffnung auf Sieg. Ich brauche nicht zu siegen. Ich habe ja schon verloren. Um vor Jerome bestehen zu können, brauchen Sie ein Geheimnis, Florence. Einen Schatz. Den habe ich. Ich liebe Sie. Sehen ja, wohin das führt. Geben Sie mir meinetwegen alles zurück, was ich in Ihnen erweckt habe, wie Jerome sich ausdrücken würde, meine Sprache. Und die Musik, geben Sie mir mich selbst zurück. Weiß zwar noch nicht ganz recht, was ich heute Abend dann mit mir anfangen werde, aber das ist meine Sache. Ich bin schon mit dümmeren Situationen fertig geworden. Aber Ihren Schmuck, den behalten Sie. Den geben Sie mir bitte nicht zurück. Aber er liebt Jerome nicht, er wird ihn betrügen. Gut. Gut. Dann werde ich alles in meinen Safe einschließen. Vielleicht werden Sie eines Tages Lust haben, ein Stück in Gedanken zu tragen. Sie können dann sicher sein, dass das, was Sie in Gedanken um Hals und Arme tragen werden, gedeckt ist. Ich werde immer irgendein Stück in Gedanken tragen. Die Perle? Ja. Das war meine erste Perle. Hier ist sie. Sie schenken sie mir nichts. Es war dort eine große Linde und es war Herbst damals. Wir kannten uns noch kaum. Es war auch eine Kastanie dort. Ja. 10 Tage lang kamen sie und setzten sich respektvoll an meinen Tisch auf der Terrasse. Und als sie am 11. Tage wiederkamen, nahmen sie gleich meine Hand. Sie drehten sie herum, die Handfläche nach oben. Es sah aus wie eine Muschel und ich dachte, sie wollten einen Groschen hineinlegen, aber nein. Es war eine Perle. Der Empfangschef war wütend. Er hatte ganz recht, er hieß François und passte auf mich auf. Er bewunderte mich. Plötzlich aber sah er die Perle auf meiner linken Hand. Er wusste ganz genau, dass sie 5 Minuten vorher noch nicht dort war. Als ich bei ihm den Kaffee bestellte, nannte er mich Mademoiselle. Als er ihn mir nun servierte, nannte er mich Madame. Ich war sehr verwirrt. Sein Wort hatten wir gesprochen. Es war ein vollkommenes Geschenk. Ein Geschenk zwischen Unbekannten, zwischen stummen Unbekannten. Und gleich darauf sind sie weggegangen, haben ein bisschen verschämt den linken Handschuh angezogen, um durch den Saal zu kommen. Nur François und ich sahen den kleinen Buckel unterm Wildleder. Wir wussten es. Mir klopfte das Herz, als sie gingen. Sie trugen die Perle mit sich weg. Und mich auch. Ich möchte sie doch behalten, trotz François, trotz Jerome. Ist es Ihnen recht? Sie sind wirklich eine entzückende Frau. Lassen sich zweimal dieselbe Perle schenken. Es war damals die Zeit Ihrer großen Kongresse. Ich erwartete immer voller Angst Ihre Rückkehr, um zu erfahren, was aus unserem Land, was aus der Welt würde. Da brachten Sie mir einen Smaragd. Einen Smaragd, der mir den ganzen Tag über geholfen hatte. Bei allen Verhandlungen trug ich ihn in der Tasche da. Da ist er. Wie viele Angriffe konnte ich mit seiner Hilfe abschlagen? Man warf mir damals vor, zu weitherzig, zu großzügig, zu generös zu sein. Was hat er, dass er so gut ist, sagten die Gegner. Was hat er, dass er so schwach ist, sagten die Franzosen. Was hat er, dass er so gerecht ist, sagten die Neutralen. Was hatte ich? Ich hatte ihren Smaragd in der Tasche. Die anderen hatten Knäuel von Hass, Knäuel von Chauvinismus, Selbstsucht. Ich wollte nicht mal mehr eine Idee haben, denn ich hatte ihren Talisman. Der Mann ist ein Felsen, sagte die Versammlung. Das hier war der Felsen. Hätte der Gedanke an mich nicht genügt? Verteidigen kann man sich nicht mit einer Liebe, nein. Verteidigen kann man sich nicht einmal mit sich selbst. Der Staatsmann, der sich selbst bei seinen Kämpfen einsetzt, der ist ebenso machtlos und eitel wie der Romanschriftsteller, der vorgibt, auf eigene Rechnung zu leiden, zu zweifeln, zu lieben. Und ich war nicht der Einzige. Mein Nachbar, der Deutsche, der rollte in der Hand eine Art kleine Kugel aus Ebenholz. Und durch diese Holzkugel hat er Deutschland wiederhergestellt. Die sind gut dran, die trotz ihres gefährlichen Spiels mit nichtmenschlichen Pfändern am Abend nach dem Kampf zu menschlichen Empfindungen wieder zurückfinden. Nach der Sitzung lief der Deutsche mit seinem Holzding, ich weiß nicht wohin. Ich lief zu meinem Glück, ich lief zu Ihnen. Soll ich einen Ring an die rechte Hand tun? An jenem Abend taten Sie ihn an die rechte Hand. Danke. Rechte Hand, danke. Und hier ist der Rubin. Ich trug ihn am Tag meiner schwersten Niederlage bei mir. Das können Sie ja nicht verlangen, dass ich den behalte. Wollen Sie? Er hat einiges gut zu machen. Ich erinnere mich, wie ich mitten in der Debatte von Zeit zu Zeit das Etui aufklappte, wie eine Zigarettendose. Da ich nicht rauche und nicht schnupfe, habe ich doch das Recht, Etuis während einer Debatte zu öffnen. Wie strahlend schien dann die Sonne von Genf und Versailles durch dieses kleine Deckelchen, durch die Facetten, sehen Sie. Und dieses Armband gehört zu dem Ring, Florence, und die Brosche auch. Wo trugen Sie denn Saphir-Ringfinger? Nein, Claude, bitte bestehen Sie nicht darauf. Ich möchte nicht zurückhaben. An so welchem sehr. Finger? Dem hier in der Mitte. Und der Türkis? Nein, keinen Türkis. Hier bitte. An den kleinen Finger, ja? Es ist nicht recht, was Sie tun, Claude. Sie achten mich nicht. Ach. Sie wollen nicht einmal, dass ich mich wieder selber achte. Hm. Eine Frau zu schmücken, selbst mit dem zu schmücken, was sie verweigert, scheint ein männlicher Reflex zu sein. Glauben Sie mir, Florence. Ich habe recht mit dem, was ich jetzt tue. Schön. Ich nehme alles wieder, den ganzen Schmuck. Danke. Vielleicht haben Sie recht. Er wird mich gegen Jerome beschützen. Jetzt kann ich ihm wenigstens etwas von mir verweigern. Den Teil nämlich, der nicht mir gehört. Er wird mich aber auch gegen Sie beschützen. Vor allem gegen Sie. Geben Sie ihn nein, zurück. Nein, nein, ich behalte ihn. Sie haben doch nicht am Ende noch mehr bei sich. Doch, Florence. Unsere Zigeunerin eben, die hat sich nicht geirrt. Es ist heute der 8. 8. Juni. Mein Geburtstag. Ja. Ich hab's doch geahnt. Seit heute Morgen fühle ich mich wie auf einem Fest. Und ich hatte keine Ahnung, dass Sie Jerome heiraten. Ich habe ihn noch nicht das Collier geschenkt, das ich ihm immer schenken wollte. Heute habe ich es gebracht. Oh, schön. Schön. Legen Sie es mir um. Ja. Ja. Der junge Mann ist gesichtet worden, Herr Präsident. Ach. Ja, er kommt soeben über den Rasen. Wie sanft er aussieht, er tötet soeben eine Biene. Wie leicht er schreitet, er zertritt alle Blumen. Legen wir unsere Rüstung ab. Bitte, legen wir sie ab. Sie wollen also nicht kämpfen? Nein, Florence. Ich fühle mich dazu nicht kräftig genug. Sie liebten mich doch, Sie lieben mich noch. Ja, Florence, und gerade heute wollte ich Ihnen sagen, wie sehr. Die Gelegenheit war leider schlecht gewählt. Wollen Sie es nicht doch versuchen? Wollen Sie wirklich, dass ich es versuche? Ich flehe Sie an, tun Sie es.